Chris. Hallo, Ricky. You have a vagina. Oh, my God. It doesn't matter what you think. Hier ist Non-PG. Chris, Mensch, endlich können wir wieder senden. Heute sogar an einem Mittwoch. Das sind mir die liebsten Sendetage. Oh. Warum? Es liegt daran, oder warum ist ja deine Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil Mittwoch einfach ein geschichtsträchtiger Tag ist, was die Non-PG und Talk of Personality-Geschichte angeht. Ja. Ich würde behaupten, dass die meisten Non-PG-Ausgaben an einem Mittwoch aufgenommen wurden. Was bedeutet das für die Menschheit? Ja, das bedeutet für die Menschheit natürlich, dass Mittwoch einfach audiotief ein Tag ist, den es sich anzukreuzen gilt. Auch wenn die meisten natürlich diese Ausgabe erst am Donnerstag hören werden. Ich gehe aber davon aus, dass unsere Zuhörer versuchen, mit uns auf eine Zeitebene zu kommen. Sprich, die leben einfach immer einen Tag später als wir. Mhm. Die nutzen auch einen ganz anderen Kalender, reisen halt praktisch immer einen Tag erst später das Kalenderplan. Immer den Fluxkompensator im Anschlag, ja? So eine Art, genau. Ja. Wir haben uns heute hier versammelt, um noch einmal den großen Wrestling-Legenden der letzten 25 Jahre zu huldigen, muss ich wirklich sagen. Ich gehe davon aus, nachdem jetzt Sting zurückgekehrt ist, dass der Iron Sheik aktuell schon fit gemacht wird. Ich denke ja. Ja, in Florida und im NXT-Trainingszentrum schon fit gemacht wird. Ihr sein, wie ist der, Camel-Claw oder wie ist das Ding? Camel-Clutch oder so. Camel-Toe. Sein Camel-Toe rasiert bekommt. Ja, ich glaube, der macht da gerade so ein intensives Workout, der Iron Sheik mit Bull Dempsey. Ja, es war... Ein Tag-Team machen. Ich habe mich das letzte Mal oder nach einem Pay-Per-View schon mal beschwert, dass der Undertaker da als alter Opa zurückkommt und jetzt die Company retten soll. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass es nach diesem Pay-Per-View Anzeichen gibt, die mir Hoffnung machen, dass die WWE in Zukunft auf die Jugend setzt. Das kann man nicht sagen. Es sieht stark danach aus, als wenn sie immer mal eine, ich sage jetzt mal, Mega-Legende wie Taker oder Sting oder Brock Lesnar, immer einen am Laufen haben, weißt du? Wenn der Lesnar wieder in Pause geht, dann bringen sie den Taker. Jetzt vielleicht in diesem Fall bringen sie mal beide gleichzeitig. Und wenn die beiden mal nicht können, ja, dann bringen sie den Sting. Das ist so ein Schlag in die Fresse für die jungen Burschen, für Seth Rollins und Co., dass den Burschen kein Vertrauen entgegengebracht wird. Und soll ich dir mal wirklich sagen, wer mir gerade so ein bisschen leid tut, das meine ich jetzt wirklich ernst. Und da werden jetzt viele lachen. Schmartmarks werden als lachen. Na, wer? Das ist Roman Reigns. Weil die Leute sich immer über den lustig machen, oder was? Ja, das auch. Das auch. Ich meine, der Typ zündet jetzt bei mir auch nicht wirklich. Aber ich dachte, jetzt nach diesem Babyface Main Event Run bei WrestleMania, ich sage mal, verpufft ist, turnt man ihn heel und so. Und ich glaube, das verkörpert er auch richtig gut. Aber der Typ, der ist ja völlig abgemeldet. Jetzt auch bei Raw, wo sie da diesen neuen Burschen da, das Black Sheep gebracht haben. Da wurde der ja weggezimmert. Ja, also das stimmt. Ich kann mir Roman Reigns auch sehr, sehr gut als Heel vorstellen. Ja. Aber sagen wir mal so, ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. So muss man es eigentlich sagen. Denn ich kann mich noch dran erinnern, wir haben uns mal nichts mehr gewünscht, als dass The Miz als Face antritt. Ja. Und das ist ja grandios gescheitert, muss man ehrlich sagen. Mittlerweile würde ich sogar so weit gehen, dass The Miz einer der besten Heels der Company ist. Jetzt nicht aktuell, unbedingt. Wenn er nicht in den Ring steigt. Ja, aber einfach so, der zieht Heat, der Typ, der geht einem irgendwie auf den When Sack. When my hand goes up, das finde ich gut. Genau, find ich gut. Your mouth goes shut. Genau, das finde ich auch gut. Also das funktioniert alles so mit The Miz, deswegen da lag man ein bisschen falsch. Es könnte natürlich sein, dass wenn wir jetzt Roman Reigns Heel turnen, also das ganze Ding wirklich völlig im Bach runtergeht. Könnte sein. Boah, das kann sein. Ey, der Typ sieht doch badass aus. Da kannst du ihm auch sein Ringgear lassen, da wechselst du da vorne die Brustplatte aus, klebst du einen Totenkopf drauf, gibst ihm wieder diese Sturmhaube, wie er da bei WrestleMania 29, glaube ich, hatte. Und dann sieht der Typ so fies aus und dann muss er noch ein bisschen böser reden. Er redet für mich so ein bisschen soft. Ja, es gibt ein paar Interviews von ihm auf YouTube. Also da wird er halt von TMZ oder so interviewt. Da kann man sich das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass er so dieser arrogante Heel ist. Also das könnte er, glaube ich, ganz gut rüberbringen. Mich würde es natürlich noch viel mehr freuen, wenn man Randy Orton Heel turnen würde. Das ist aber so. Es scheint so eine Nummer zu sein, die werden wir nie los. Immer wenn wir denken, jetzt ist Randy Orton hot wie noch nie als Heel, dann wird er zum Face geturnt. Letztes Jahr ungefähr dieselbe Zeit. Kann ich mich erinnern, fanden wir beide Randy Orton super geil als Heel. Guck uns heute an. Enttäuschung spricht aus unserer ganzer Linie. Gesichtern. Hast du denn alles gesehen, was anstand? Es waren ja, glaube ich, 634 Stunden netto, die man gucken konnte. Hast du Brooklyn, SummerSlam und Raw geguckt? Ich habe alles geguckt und auch noch UFC Saskatoon. Und gestern auch noch Malmö gegen irgendwie so eine andere Fußballmannschaft. Ich bin wirklich. Celtic? War das Celtic? Nee. Doch, Celtic, absolut richtig. Hab ich mir auch noch angeguckt. Ich bin ein Sportfanatiker. Anders kann man es nicht sagen. Also, und du sagst zu mir, dass ich keine Zeit hätte. Ja, gut. Dass ich zu viel Zeit hätte, das sagst du ja. Ich nutze die Abendstunden für diese Aktivitäten. Du guckst ja dann und spielst ja auch gerne mal nach der Arbeit. Und wenn du dann natürlich um 4, sage ich jetzt mal, schon nach Hause kommst, was jetzt nicht der Fall war heute, muss man dazu sagen, nochmal vielleicht so einen kleinen anerkennenden Applaus in Richtung Chris, weil der sich arbeitet sich gerade wirklich einen Arschwund. Das ist richtig und das mit nur einem Arm. Oh ja, das sind schmerzhafte Geschichten, die wir aber erst am Sonntag bei einer neuen WhatsApp-Ausgabe thematisieren werden. Oh, ich bin so gespannt auf deine Geschichte. Aber jetzt pass auf, jetzt würde ich nämlich eigentlich schon auf den Main Event schlechthin zu sprechen kommen. Brock Lesnar, Undertaker, das Ding. Da wollen wir gar nicht über Brooklyn. Doch, mach mal auch. Aber das brennt mir zu sehr auf der Seele, um das jetzt hier noch irgendwie lange hinten aufzuschieben. Es gab ja viele negative Stimmen zu diesem Finish. Oh, du hast das N-Wort gesagt. Wie soll ich es denn sonst sagen? Das war ein Späßchen. Ach so. warte, Horn. Den Witz, den muss man einfach zelebrieren. Also, kannst du ihn vielleicht nochmal bringen? Oh, du hast das N-Wort gesagt. Finish him. Toll. Wie fandst du das Finish? Sicherlich. Ja, gut. Ich fand's nicht schlecht. Ja, so konnte man beide wahren. Das war natürlich das Ziel dieses Finishes. Und so in dieser Art und Weise hat man das natürlich noch nicht gesehen. So ein Fehler vom Referee, dass er das nicht gesehen hat. Und das ist der Taker. Hat er noch nie abgetappt? Das haben die ja gesagt. Haben sie gesagt? Ich weiß es nicht. Für mich ist der, als er damals von Yokozuna in den Sarg gerollt wurde, gestorben. Ja. Da war für mich Feierabend. Ab dem Moment hasste ich den Taker. Und Chris, kleine Info am Rande, ist bis heute so. Ja, das ist schön. Gut, dass wir das nochmal hier erfahren haben. Aber ich kann dir sagen, er ist nach dem Yokozuna-Match noch ein, zweimal aufgetreten bei der WWE. Ja, immer bei WrestleMania gehe ich von Hause. Ja, war dann auch 40 Mal bei SmackDown noch. Weißt du die Ära noch? Stimmt. Ja. Mit Teddy Long. Da hatten sie doch auch mal so eine Fehde, dass der Undertaker Teddy Long in der Limousine irgendwie Angst gemacht hat oder irgendwas. Weiß ich noch. Also ganz saß da hinten auf dem Rücksitz, ne? Ja, oder vorne als Kühlergrillfigur, ich weiß es nicht mehr. Wie fandest du den Lacher, als Lesnar ihn angelacht hat und Taker zurückgelacht hat? Das war super. Ich sag dir jetzt erstmal mein Problem mit dem Finish. Prinzipiell gebe ich dir nämlich recht, man hat versucht hier beide irgendwie dann nicht ganz so sehr zu schaden. Aber dennoch was Spezielles gebracht, indem der Taker abgetappt hat, was er ja anscheinend noch nie gemacht hat. Das Finish macht halt überhaupt keinen Sinn. Nur halt doch mal die Fresse. Nee, weil was man uns ja jetzt weismachen möchte, ist, dass dieser Timekeeper erstens mal das Recht hat, hier offiziell irgendwie einzugreifen in ein Match. Oder wenn er zweitens mal um die Ecke gucken kann. Ja, das um die Ecke gucken ist das eine. Lass ich mir noch gefallen. Ja, ist natürlich Bullshit, lass mir noch gefallen. Aber hier hat der Timekeeper also gesehen, dass jemand austappt. Und er sagt dann, ja ganz klar, der hat ja getappt, da muss ich hier die Glocke läuten. Frag ich mich, warum hat er nicht die Glocke geläutet als, wie heißt er hier, John Stewart mit dem Stuhl auf John Cena eingeschlagen hat. Warum hat er denn da nicht die Glocke geläutet? Stimmt. Und das wieso nicht bei Einfall. So vielen anderen Finishes, wo es doch definitiv, sag ich mal, nicht ganz clean zuging? Also dieses Finish macht halt überhaupt keinen Sinn. Wenn du das siehst, musst du dir halt fragen, wieso? Ja, vielleicht stand der Timekeeper so unter Strom bei diesem unfassbaren Aufeinandertreffen, was zu groß für WrestleMania ist. Das stimmt. Es ist so groß wie WrestleMania, das muss man hier nochmal erwähnen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob man an diesem Slogan auch für WrestleMania 32 festhält. Ja, too big und, for WrestleMania. Und einfach irgendwie am Donnerstag auf irgendeinem Schotterplatz den Kampf veranstaltet. Tele 5. Ja, und keine Leute erwähnen, die es nicht Marc verdient Munoz, haben. Marc Munoz, wolltest du sagen. Marc Munoz, genau, macht irgendwie noch. Sitzt auf der philippinischen Abrissbirne und schwingt immer über dem Ring hin und her. Und singt dabei Wrecking Ball. Ja. Übrigens, das Demi Lovato-Lied, das ist so ein kleiner Ohrwurm geworden auch, bei mir. Finde ich auch, aber ist schon sehr alt. Keine Ahnung, ich habe mir aber das Video angeguckt und das kann man sich definitiv heute auch noch angucken. Ja, aber das Lied verfolgt uns jetzt schon seit dem ganzen Sommer und ich fand es jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe es zum ersten Mal gehört, ich höre nicht so viel Pop. Ich stehe ja mehr so auf... Klassik. Nein, es ist bei mir... Dann eher die elektronische Musik. Und das ist, jetzt werden viele sagen, ja, aber das war doch auch, also heu, ja. Nein, natürlich nicht. Es war halt scheiße eigentlich. Aber die alte sieht gut aus. Gut, also zurück zu diesem Finish. Prinzipiell, ich fand das Match auch gut, muss man definitiv sagen, auch zum Schluss, Brock Lesnar vom Undertaker da in, wie heißt der Finish-Move von ihm? Triangle Choke. Es ist der Gogo Plata im Jiu-Jitsu, aber der Undertaker Hell's Gate festgehalten wurde, dass er dann noch hier den Stinkefinger auspackt und so, super, das fand ich großartig. Ich fand das Match auch insgesamt richtig, richtig gut. Habe ich eigentlich kein Problem damit, nur es ist halt ein bisschen unlogisch dann gemacht worden und ich hätte es auch besser gefunden, wenn man die Storyline eher in die Richtung gepusht hätte, dass Brock Lesnar den Undertaker wieder besiegt und dass der Undertaker dann bei WrestleMania 32 kommt und sagt, okay, hier stelle ich mal, also ich setze meine Karriere aufs Spiel und möchte jetzt das dritte Match gegen Brock Lesnar. Ja, es wird ja ein drittes Match geben. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich kann mit dem Herr Ende... Heyman hat ihn ja gechallenged. Das hat er getan, aber dann kam Bo Dallas raus. Also, dann kam Bo Dallas, Brock Lesnar gegen Bo Dallas im Madison Square Garden. Absolut richtig. Wen sollte man auch sonst rausschicken in so einem Moment? Too big for WrestleMania, Bo Dallas gegen Brock Lesnar. Auch, ja, absolut richtig. Ja. Selbst The Rock hat sich gedacht, too big for WrestleMania und hat Bo Dallas, ich weiß gar nicht mehr, wo das war damals, zu einem Sprachduell herausgefordert. Kannst du dich daran noch erinnern? Inklusive Rock Bottom. Richtig, als diese ganz, ganz schlechte Kameraführung auffällig wurde. Inklusive ganz, ganz schlechter Tonqualität. Ja, es war grausam. Ich hoffe, sie kriegen das bei diesem Hausshow-Event besser hin. Wer ist denn nochmal General Adnan? Ja, den gab es auch mal. War das nicht irgendwie so ein Manager oder so von... Ich glaube, ne? Wie kommst du denn jetzt auf den? Ich bin ja gerade auf dem Roster von 2K16. Oh, ja, da kommt natürlich Freude auf. Übrigens, ich habe mir ja mal die Entrance-Videos angeguckt. Ja. Habe ich sofort meine Kaufentscheidung gefällt. Ja, ich habe sie auch sofort gefällt, ohne die Videos zu sehen, nur nach Bildern schon. Ja, das ging mir, also als ich WWE 2K15 gespielt habe und mir gedacht habe, okay, das ist jetzt hier also der Versuch, die ganzen verprellten Wrestling-Gaming-Fans zurückzuholen, habe ich mir gedacht, okay, also kannst du im Endeffekt vergessen. Vielleicht guckt man in 10 Jahren nochmal drauf, aber... Ja. Und es wird nicht besser. Es wird echt nicht besser. Es wird nicht besser, nein. Es gibt keine Entwicklung. Es gibt nichts. Das verstehe ich auch nicht, dass man da nicht mal einfach eine neue Engine rausballert. Das muss ja auch der WWE am Herzen liegen. Nein, das ist die alte Soße, die Duke's Pacific vor 5 oder 6 Jahren zusammengezimmert hat. Die Spiele laufen hervorragend. Das ist das Ding. Ja, halt. Die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und ich denke, das ist dann auch der Grund, warum man vielleicht sagt, naja, gibt immer ein paar Idioten, die dieses Spiel wieder kaufen werden. Ja, na klar, das ist der Grund, ohne Frage. Und das wird auch diesmal wieder funktionieren, da bin ich mir sicher. Sei es drum, zurück zum SummerSlam, zum Main Event. Also jetzt kann man festhalten, dass Brock Lesnar sein zweites Match in Folge bei einem Pay-Per-View verloren hat. Naja, gut, beim letzten Mal hat er nicht so richtig verloren. Aber ja, war ein Disqualifikationssieg, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist halt vorbei. Ich fand die Promo dann am Montag cool. Ja. Von Paul Heyman, der das natürlich super wieder gemacht hat und das super aufgegriffen hat mit dem kontroversen Ende. Und auch wie Brock Lesnar halt einfach da wie so ein Minusstück Scheiß-Fettschwein im Ring steht. und man wirklich Angst hat, dass er irgendjemanden tötet. Und ich rede hier wirklich von Töten. Das ist unfassbar. Was bei ihm auch mal wirklich passieren kann, da feuert er mal so eine Autotür ins Publikum und schwuppdiwupp sind 6 Leute geköpft. Ich habe heute einen Joe Rogan-Podcast gehört von vor ein paar Wochen. Und da hatten sie es auch kurz von Brock Lesnar. Und er hatte zwei so Mucki-Männer in seinem Studio zu Gast. Der gute Mucki Mike? Einer hieß, glaube ich, sogar Mike. Der Schubs und Simba von Platz 1 mit Pferken 2 über bei iTunes. Heißt der Mucki, Mike? Ja. Mucki. Mucki hieß mal ein Hund von meiner Nachbarin, der mich immer, der immer mein Schienbein gerammelt hat. Mucki, Mike. Auf jeden Fall kam es dann irgendwie zu dem Thema Brock Lesnar. Und dann fragt der eine so, Joe Rogan, ja, Joe, was glaubst du, wenn Brock Lesnar direkt mit MMA angefangen hätte und nicht den WWE-Weg eingeschlagen hätte? Und Joe Rogans Antwort darauf war, Dude, Lesnar is a fucking animal. Ja. Und man merkte, also Joe Rogan ist nun wirklich wortgewandt, aber es ist, man kann ihn nicht besser beschreiben. Und das ist auch das Tolle an Brock Lesnar. Er wirkt wirklich wie so ein Wesen von einem anderen Stern. Also einfach wie so ein völlig total kaputter Typ, der nichts anderes kennt, außer töten, töten, töten. Also dabei sehr, wissen wir doch natürlich alle, dass das wahre Animal Batista ist. Ja, schon lange nicht mehr gehört von ihm. Wann kommt denn eigentlich James Bond? Das kommt im Oktober jetzt? Oder wann? Oktober, glaube ich. Ja, dann sehen wir ihn wieder. Kommen noch ein paar schöne Filmchen, muss ich sagen. Können wir ja mal vielleicht am Sonntag drüber reden, was noch so unsere Kino... Gänge sind. Kann ich gar nichts dazu sagen, denn ich habe gefühlt seit 5 bis 6 Wochen überhaupt nichts in Sachen Filme oder sonst irgendwas konsumiert. Hatte ich einfach keine Zeit für. Also das wird eine relativ einseitige Konversation dann. Ja, gut. Das ist das Brock Lesnar-Ding, was hängen geblieben ist. Der wird jetzt erstmal eine Weile aus den Shows geschrieben. Du bist im Madison Square Garden. Wann ist das? Ja, irgendwann im Oktober, September, aber ich denke nicht, dass sie da einen großen Angle oder so bringen. Nein, das werden sie wie bei dem Tokyo Dome machen. Einfach ist er da. Dann werden sie mit werben. Ja. Bin mal gespannt, wann er dann wiederkommt, ob er vor WrestleMania. Ja, ich hoffe, dass er vorher noch mal irgendwie was macht. Wenn ich ehrlich sein soll. Also, Brock Lesnar ist schon noch so eines der wenigen Highlights, auf die ich mich dann doch ein bisschen freue. Ja, absolut. Paul Heyman dazu noch. Also, diese Promo von Paul Heyman, das ist einfach Gold, auch letzte Woche. Das ist echt schade, wenn das fehlt, finde ich. Also deswegen, ich würde mich freuen, wenn... Wärst du denn damit zufrieden, wenn Paul Heyman sich einen anderen Typen sucht? Nee, das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Das hat man bei Cesaro gesehen. Mhm. Das hat man hier bei Axl Rose oder wie der Vogel heißt gesehen. Curtis Axel, meine ich. So, ich wollte auf keinen Fall 50 Cent sagen, wegen Curtis. Und dann kam ich irgendwie auf Axl Rose. Hauptsache nicht 50 Cent gesagt. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Cena, Straight Outta Titles, ne? Ja. Dieses Straight Out Punkt Punkt Punkt geht mir ziemlich auf die Nüsse. Ja, naja. Bisschen inflationär eingesetzt in den letzten Tagen. Auf jeden Fall glaube ich, dass Paul Heyman nicht so richtig, also einfach so einen neuen Paul Heyman Guy präsentieren kann, sondern das muss man irgendwie auf anderen Wegen hinbekommen. Also es ist schwierig. Da muss das Publikum viral damit wen verlinken oder wie meinst du das? Ja, ich glaube schon, so ähnlich wie CM Punk. Also das war jetzt bei der auch NCW. Ja, aber es war jetzt auch nicht so. Was? Als rebooted ECW zum ersten Mal im Hammerstein Ballroom war, da wurden alle ausgebuht, bis auf CM Punk. Und CM Punk war halt so ein akzeptierter so. Und das ist halt relativ schwer, ein Paul Heyman Guy zu sein, der irgendwie akzeptiert wird. Na, es kam halt dazu, dass Paul Heyman CM Punk überhaupt erst die Möglichkeit gegeben hat, in der WWE sich einen Namen zu machen. Und das wussten die Fans halt. Ich weiß es, Paul Heyman Guy. Ja? Stephen Amell. Ach ja, das ist, warte mal, da hole ich echt das Horn raus. Aber es ist ein ganz trauriges Horn diesmal. Oh, das ist das falsche Horn. Hast Glück gehabt. Na Gott sei Dank. Das ist ein Happy Horn. Wie fandest du die Performance von ihm? Ich fand ihn nämlich gut. Ja, aber es geht mir nicht auf den Sack. Bin ich ganz ehrlich, das sind so Matches, die interessieren mich echt einen feuchten Scheiß. Also ob da Stephen Amell jetzt mit so einem Froschsprung irgendwie da über das oberste Seil drüber hüppeln kann, das ist mir so scheißegal. Und dann auch dieses dumme dieser Michael Cole, der geht mir so auf die Nüsse, auch JBL geht mir so auf die Michael! Und mit seinen dummen Witzen, also die Witze werden wirklich von Woche zu Woche schlechter. Ja, deswegen kann ich mich so gut mit ihm identifizieren. und das geht mir alles tierisch auf die Nüsse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher rennst du jetzt nicht unbedingt offene Türen bei mir ein mit Stephen Amell. Aber mal ganz ehrlich, wer wäre denn aus dem aktuellen Roster deiner Meinung nach ein möglicher Kandidat für Paul Heyman? Wir müssen ja jetzt hier, wir können ja mal rumspinnen, sag mal so. Seth Rollins? Ah, schwierig, weil du hast es schon richtig gesagt, es ist halt echt schwierig. Ja. Einfach so jemanden nehmen wie Cesaro damals oder Curtis Axel hat nicht funktioniert. Können wir definitiv sagen. Ja, der hätte aber auch mit The Rock nicht funktioniert. Also, ich glaube, dass es irgendjemand sein muss, der schon, also sowas wie Randy Orton oder so. Weißt du, also einfach jemand, der schon richtig etabliert ist und wo man nicht das Gefühl hat, okay, man möchte jetzt. Orton wird aber auch nicht akzeptiert, Mensch. Also Randy Orton an Paul Heymans Seite könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube irgendwie. Randy Orton als Heel mit Paul Heyman als Manager. Das wäre schon gut, ja, natürlich. Als Heel, ja, als Heel. Ja, also klar. Ich dachte, wir reden vom Orton jetzt, Orton. Nee, das kannst du nicht machen. Also ich finde das schon immer, also Paul Heyman kriegt das bei Brock Lesnar noch relativ gut hin, obwohl Lesnar ja gerade auch ein Face ist, aber. Weißt du, was ein Mega-Move wäre? Nein. Heel-Turn. Cena, Paul Heyman Guy. Ja, ach, John Cena. Wie ging's dir so, als du seinen Einspieler zum 500. erfüllten Wunsch gesehen hast? Das ist nur noch widerwärtig. Die benutzen. Guck die Scheiße nicht mehr. Ja gut, du kommst ja nicht drum rum, wenn das da gerade eingespielt wird. Natürlich komm ich da drum rum. Dann spulst du wohl jedes Mal vor? Ja. Ach nee, ich guck mir das schon an. Ich guck auch Raw nicht, kann ich nicht mehr. Das lässt mein Hirn, eine Hirnrinde gammelt da weg, ganze Raw-Folge zu gucken. Da muss ich, was denn? Du musst halt einfach nebenbei was machen. Mach ich doch. Ich hab zum Beispiel ein Atom gespalten, währenddem ich Raw geguckt habe. Eins? Dann geht's immer. Ja, oh, warte, wir kriegen einen Gast. Hallo. Wenn ich dann sowas sehe, wenn ich dann auch die Los Mataderos da reinkommen höre und da kribbelt's richtig bei mir unter der Hirndecke, weißt du? So, da merke ich selbst, da passiert was im Kopf und nichts Gutes. Ja, nee, ich gebe dir natürlich recht. Also, aber ich möchte mal. Jetzt auch nochmal Paul Heyman Guy. Irgendwer noch. Ja, Orton könnte ich mir, also für mich könnte ich mir Randy Orton gut vorstellen. An Heymans Seite. NXT-Talent? Da haben wir halt wieder das Problem, du hast sofort das Gefühl, dass die WWE eigentlich den Wrestler herabstuft, weil irgendwie kommt es mir so vor, okay, der schafft es nicht alleine, wir geben ihm einfach den besten Manager, den es im Wrestling-Business gibt und dann muss es irgendwie funktionieren. Ja. So ein Gefühl bekomme ich da dabei. Ja, also wenn ich das so durchblätter, ist der Einzige, der mir wirklich jetzt so ins Auge springt, Randy Orton, auch ein Kevin Owens kann ich mir nicht vorstellen. Ja, man müsste es sehen. Also Kevin Owens kann, glaube ich, viel. Also von daher würde ich das nicht abschreiben. Aber so, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich Randy Orton nehmen. Das gibt's ja gar nicht. Du bist ja ein richtiger Fanatiker. Ich bin absolut, gibt's irgendwie, wie nennt man Randy Orton-Fans? Ich bin ein Orton-Liebste. Ja. Ich bin ein Viperbändiger oder was? Ja, keine Ahnung, ich sitze immer mit der Flöte da, wenn der rauskommt. Geht's immer los, dann spiele ich darauf. Aber ich überlege gerade bei NXT so ein Baron Corbin. Nein, um Gottes Willen. Quatsch, habe ich auch gesagt. Nee, das kannst du nicht machen. Nee, da ist so niemand. Samoa Joe könnt ihr mir noch vorstellen. Oh ja, doch. Das ist Samoa Joe, ja, das kann man sich gut vorstellen. Samoa Joe muss auch nicht viel sagen, der kann geil gucken und riesig sein. Enzo Amore? Ja, das könnte auch funktionieren, dass Paul Heyman den immer auf die Schulter nimmt oder so, wenn er reinkommt. Oder einfach so unter den Arm. Also, das würde ich auch gut finden. Für mich? Kommt nicht diese Woche NXT auch aus Brooklyn? Nee. Ah doch, natürlich, ja, klar, die haben ja davor noch was aufgezeichnet. Ja. Ey, und ich sage dir, ich freue mich diebisch auf den Entrance der Jersey Boys, ne? Erstens Brooklyn, zweitens hoffe ich, dass die verdammten 16.000 den ganzen Scheiß von Enzo Amore mitmachen. Ey, da freue ich mich so drauf. Ich habe schon einen Bericht gehört. Und? War der größte Pop der Nacht oder des Abends. Ja. Also du kannst dich drauf freuen. Du, mal was anderes zum Thema Paul Heyman Guy. Ja? Was würdest denn du, weil ich ihn hier gerade bei NXT vor mir sehe, von Tyler Breeze halten. Allerdings, ich muss gleich hier noch ein bisschen was an ihm rumbasteln. Natürlich nicht mit diesen bekloppten Zotteln und so ein Scheiß, sondern mehr in diese Shawn Michaels-Rolle. Also er ist ja schon so ein Mini-Shawn Michaels, kannst du sagen. Und das cheesige Streich mal, Also und, diese Benzel da am Schienen. Ja, das geht alles nicht. Und dieser komische Selfie-Stick und so, das kannst du ja alles dir in den Arsch schieben. Also ansonsten den Blick und so, wie er da mal guckt, so hochgradig arrogant, lassen. Ja, ja, das kann er alles. Er kann ja auch sein Gimmick prinzipiell beibehalten so. Aber dieses Glitzergelumpe da, das soll er weglassen. Und ein bisschen rougher sollte er noch, obwohl er eigentlich schon ein ziemliches Badass ist im Ring. Also, und er hat auch einen ziemlich roughen Style. Ja, ne? Ja, das stimmt schon, ja. Also wie würdest du das finden? Payment? Fände ich, glaube ich, gut, aber das hat natürlich dann dieses Geschmäckle, dass der wirklich nicht so eine große Nummer ist und du ihm deswegen den größten Manager der Welt da an der Hand gibst, ne? Ich würde es cool finden, wenn man irgendwann mal mit Heyman so einen Gegenpol zu Triple H und Stephanie McMahon darstellen möchte. Den willst du ihm als Frau geben? Weiß ich nicht, ob du unbedingt eine Frau willst. Aus dem Kong. Also, nee, ich würde es halt einfach so versuchen, dass es gibt halt zum einen die Paul Heyman Guys, die stehen halt mehr so für die Internetfans, sage ich jetzt mal. Also damit spricht man eher die an. Und dann hat man so die Corporate-Ecke, wo man halt dann so Typen wie John Cena mit reinpackt. Also ähnlich wie wir es schon mal gesehen haben vor, weiß ich gar nicht, wie das jetzt her. Da sprichst du gerade was an, was mir schon seit, ich möchte Ionen schon fast in den Mund nehmen, auf den Nägeln brennt. Und zwar, hast du auch langsam so ein bisschen das Gefühl, dass die WWE vielleicht doch so smart ist und NXT als Non-PG-Produkt leicht zu etablieren für die ganz smarten Burschen? Ja, das kommt drauf an, wohin sich's entwickelt. Aktuell funktioniert das hervorragend. Ja. Bestes Beispiel. Ja. Wir springen jetzt hier. Sag mal, der Yushin Thunder Liger ist jetzt im NXT-Roster. Ehrlich? Ja, vielleicht wird der neue Paul Heyman Guy. Nee, aber ich finde, das beste Beispiel überhaupt ist, wenn du siehst, wie das Divas-Match oder das Frauen-Match bei NXT abgefeiert wurde. Richtig. Zu Recht. Also das war wirklich das geilste Match des Abends. Ich würde sogar sagen, das geilste Match vom kompletten Wochenende. Also phänomenal. Und ich würde sogar so weit sagen, es war das geilste Divas-Match des Jahres. Vielleicht sogar ever. Und das meine ich ernst. Ja, echt? Ja. Das fand ich phänomenal. Ich fand es einfach nur phänomenal. Und als das Match rum war, war das für mich der perfekte Moment, die komplette Geschichte dazu beenden. Das Match zwischen Kevin Owens und Finn Balor war ja gar nicht so schlecht. Aber es konnte halt einfach nicht mit diesem davorhergehenden Match mithalten. Das und die Mädels war einfach kalt. Wegen Charlotte dürfen halt wirklich sagen, dass sie die Four Horsewomen sind, ne? Ja, und auf was ich hinaus wollte, in derselben Halle, zwei Tage später, erlebt die WWE, ich glaube, mit eines der größten oder mit das größte Desaster in Sachen Women's Division, was sie sich hätten vorstellen können. Weil das war ein Schlag ins Gesicht in Richtung WWE. Ja. Weil sie da einfach wirklich von den Fans, von den sogenannten Hardcore-Fans, das um die Ohren geschleudert bekommen haben, was wir, glaube ich, alle denken. Wir haben keinen Bock auf euren vorgefertigten Scheiß, der bis zum Himmel stinkt. Ja. Keiner hat Bock auf 15 Minuten Frauenmatches ohne irgendwelchen Zusammenhang, immer wieder dieselben Kombinationen. Keiner will das sehen. Das gibt's doch auch nie bei NXT. Ich habe nie erlebt, dass wir Woche für Woche dasselbe Match sehen, 15, 20 Minuten lang, ohne Ende langweilig, einfach nur Dreck. Habe ich nicht einmal erlebt. Was macht man bei Kevin NXT? Dieser Kevin Dunn hat bei NXT nichts zu sagen, oder? Du, da frage ich. Ich glaube nicht. Nee. Ich leg mich fest. Nein. Aber ich sage dir, mach's doch einfach wie bei NXT. Ja. Schick Woche für Woche diese Weiber raus. Und zwar nicht als Stable oder sonst irgendwas, sondern lass sie gegeneinander antreten. Und lass das einfach erstmal so passieren, ja. Einfach erstmal Matches bestreiten lassen. 5, 6, 7 Minuten von mir aus, das reicht voll und ganz. Denn das ist genau das, was bei NXT passiert. Das war nicht so, dass die dann da reinkamen und auf einmal jetzt hier die neue Revolution geplant hätten. Nein, es gab einfach Matches für Matches für Matches und die waren gut. Dann hattest du Matches bei diesen vierteljährlichen Pay-Per-Views, die abgeliefert haben. Man hat den Mädels ein bisschen mehr Redezeit gegeben. Es ist alles entstanden von sich aus, also generisch oder es ist aus sich selber heraus entstanden und hier drischt man organisch, genau, und hier drischt man dem Wrestling-Fan jede Woche ein, das ist das, was jetzt geil ist, das ist das, ihr wollt jetzt doch, und dass die Weiber danach noch auf Twitter gehen und rumranten über ihre Fans. Das ist eine Frechheit. Ja. Ich würde die ab heute nur noch ausbuhen als Wrestling-Fan. Ja. Weil nicht wir können was dafür, dass die langweilig wie Scheiße sind. Die sind die Performer. Nicht wir Fans müssen performen. Die müssen im Ring abliefern. Und wenn sie das nicht hinbekommen, dann sollen sie über Vince McMahon oder Stephanie McMahon rumschreien, aber nicht ihre Fans anschreien. Weil das ist ein Armutszeugnis, wenn du danach hingehst und sagst, ja, ich gebe einen Fick auf die Brooklyn Crowd. Das sind die Leute, die euch seit Jahren abfeiern und dafür sorgen, dass ihr überhaupt relevant seid. Das sollten sie mal irgendwie kapieren. Und wenn sie jetzt hier falsch dargestellt werden, dann sollen sie die Fresse aufmachen und nicht alle sich in die Hosen scheißen. Oh, was passiert denn bloß, wenn ich aus der WWE entlassen werde? Ja, Mann, dann kassierst du halt bei Lidl. Mein Gott. Da bricht doch nicht die Welt zusammen. Aber die scheißen sich alle, und nicht nur die Weiber, auch die Männer, die scheißen sich alle in die Hose vor den völlig bekloppten Millionärswichsern, die da hinten drinne sitzen. Da ist das Leben nicht beendet. Mein Gott, willst du wirklich dein ganzes Leben so eine Scheiße mitmachen? Rumrennen wie so ein Vehikel aus den 80er Jahren, wie Dolph Ziggler, dich absolut zum absoluten Vollhorst machen? Mach doch mal die Fresse auf und sag mal, was soll denn diese Scheiß-Booking? In Randy Orton verliert beim SummerSlam und einen Tag später darf er dann wieder ein RKO zeigen gegen Sheamus und holt seinen Sieg. So ein Scheißdreck. Gib doch mal Leuten Siege, Siege, Siege. Aber dann ist mal hier mal wieder zweimal verloren und da mal wieder eine Woche verloren und hier mal gewinnt mal einer und da gewinnt mal wieder einer. Keine Sau interessiert sich mehr für diese Scheiße. Du musst 4 Stunden dir diesen verfickten SummerSlam angucken und dann irgendwann treten Leute auf, die ich vor 20 Jahren abgefeiert habe, und das ist der große Moment. Und alle anderen, für die interessiert sich keine alte Sau. Und dann sitzen die hinten, die alten, verwichsten Schweine, und überlegen, sag mal, was kann das denn liegen? Diese Crowd, die turnt doch immer absichtlich gegen uns. Nee, ihr versaut seit Jahren. Seit Jahren. Das ist ein Phänomen, wie dieses Produkt überhaupt noch bestehen kann auf diesem Markt. So eine Scheiße. Woche für Woche. Unerträglich. Unerträglich. Ja. Schön. Aber sonst fand ich den SummerSlam gut. Aus allem, was du gerade gesagt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Becky Lynch bei Lidl, da würde ich öfters dann einkaufen gehen. Absolut, da würde ich noch eine Tüte mitnehmen. Da würde ich dann aber noch mal zurückgehen, ich habe ja noch eine Tüte Haribo vergessen. Oh, nochmal, eine nehme ich noch mit. Ja, so. Becky. Nein, aber es ist für mich, ich ertrage das nicht mehr. Ich ertrage es wirklich nicht mehr, weil es alles kaputt macht, auf was man sich auch freut. Wir haben uns ja prinzipiell darauf gefreut, wenn so Leute... Wir machen das doch schon... selbst animatös, seit Jahren versuchen wir uns selbst hier den Schwanz anzuwichsen. Im Prinzip sind wie beim Porno die eigenen Anbläser, oder nicht? Ist ja, doch so. Nur kurz bevor du kommst, ist der Internet alle. Undertaker. Es ist Internet alle. Kurz bevor du kommst, ist der Undertaker da. Ja. Ja, aber ist doch wirklich so, seit Jahren, seit 3, 4, 5 Jahren sind wir die eigenen Anbläser beim Porno. Wir denken, oh, das Cesaro gegen Owens, das ist ja ein Independent Dream on biggest stage. Oh, das wird großartig, ja, nee. Ich sag dir aber, Cesaro gibt mir gar nichts. Ich verstehe auch überhaupt nicht den Hype um den Typen gerade. Ja, aber weißt du, was ich meine? Wir machen das eigene Produkt, versuchen uns schön zu reden. Seit Jahren. Ich glaube nicht, dass wir uns versuchen, das schön zu reden, sondern wir erkennen, hier ist Potenzial da. Ja. Und gerade jetzt mit den Mädels, ja, dann wundern die sich, ja, warum geht das nicht hier bei Raw? Es ist ja nicht so schwer, weil es hat ja bei NXT funktioniert. Man müsste ja nur mal gucken, was hat man da gemacht und was macht man jetzt. Und da erkennt man ja relativ schnell den Unterschied. Und das nächste ist diese Namensgebung, ja, dass die dann Diven ständig genannt werden. Damit machst du dein Produkt aus meiner Sicht schon völlig unglaubwürdig. Stell dir mal vor, bei der UFC würden so Leute wie Ronda Rousey dann immer Diven genannt. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, ja, auch Superstars, immer die Leute Superstars zu nennen, aber gleichzeitig stellt man sie da als die letzten Vollidioten, die keine Kohle haben und sich jedes Mal in die Hosen scheißen müssen, sobald sie mal entlassen werden. Das ist ja immer das Schlimmste, was passieren kann in der Storyline, ja, dass sie entlassen werden. Eigentlich müssten doch diese Superstars drauf scheißen, ob sie entlassen werden, weil ein Superstar kann, glaube ich, drauf scheißen, ob er entlassen wird. Also früher war ein Wrestler einfach, der stand über allem, das war wie so ein Fußballstar. Und heute ist es halt eine Witzfigur, wenn du mitbekommst, dass die für $500 worken, den lache ich halt aus. Den spuck ich an, wenn ich bei einer Hausshow bin. Den spuck ich an, wenn er was sagt, dann schmeiß ich ihm $500 in den Ring, sag ich hier, renn einmal drum rum, kleb ihn dir an den Kopf, du Arschloch. Den Schein. Der ist doch so. Die sind zu Witzfiguren verkommen. Und das ist natürlich der Punkt, den ich ja auch gerade meinte, mit, dass keiner von den Pennern den Arsch in der Hose hat, mal was zu sagen, außer so jemand wie CM Punk. Aber er hat sich's auch nicht getraut zu sagen, mal öffentlich auf den Tisch zu hauen. Er hat's auch gemacht, als er die Company verlassen hat oder als er kurz davor stand, die Company zu verlassen. Was man eigentlich will, ist, dass so eine Art Bret Hart da mal in Vince McMahon oder Triple H's Büro geht und ihm einfach mal einen in die Fresse haut für irgendeine Scheiße. Das will man eigentlich mal sehen. Also ich sage, ich lege mich damit fest, Vince McMahon, der ja an diesem Montag 70 Jahre alt geworden ist, wird uns beide noch überleben. Ja, also wenn ich weiter so mache, dann würde es sich relativ bald auch selbst erfüllen. Wenn wir beide 90, 95 werden, der Typ wird 150, nur damit wir nicht mehr mitbekommen, wie die WWE wird, wenn Vince McMahon scheiße nochmal tot ist. Ja, aber ich glaube, dass es nicht nur an ihm liegt. Natürlich nicht. Spielt eine große Kevin Dunn, von dem man immer hört, und von diesen ganzen Auktionären, die da irgendwie das Produkt in gewisse Automatismen leiten und so, natürlich. Aber dennoch will ich wissen, wie es ist, wenn Vince tot ist. Ja, das wir werden schon noch irgendwann mitbekommen. Vielleicht ist er auch schon tot, vielleicht schieben sie immer nur so eine Fresse, da wird der eine abgeballert hier vor laufender Kamera, so einem Kommentator. Kann das nicht mal Vince sein? Was kann das nicht mal sein? Vince sein! Nee, das darfst du natürlich nicht so sehen. Das darf ich natürlich nicht. Aber wir müssen noch mal was Positives hier ansprechen, weil, also das gab es ja auch, Gott sei Dank, und zwar. Die Herzarterie ist mir gerade verstopft. Gott sei Dank. Am Samstag. NXT, wir haben es ja schon angesprochen. Was war denn da? NXT. Takeover Brooklyn. Sagt mir nichts. Warst du zufrieden? Ja. Kraut war geil. Ich habe mich so gefreut, als sie am Anfang die Halle so schön ausgeleuchtet haben. Ja. Und dann dachte ich mir, warum macht denn das Licht das jetzt schon wieder aus? Habe ich die Theorie entwickelt? Weißt du warum? Es ist ja die Ausbildungsliga der WWE. Und vielleicht wollten die nicht den Eindruck rüberkommen lassen, dass die Ausbildungsliga genauso ein großer Draw ist wie der SummerSlam einen Tag später, weil da würde es ja dann genauso aussehen beim SummerSlam. Ja, aber sie haben ja als, wie fandest du das mit Triple H, der da am Anfang gequatscht hat, so, ihr habt das gemacht hier, dieses Movement. Ich fand's nicht schlecht, ja, war gut, und, war gut. Dann, ja, gut. Und dann hat er sich doch so gedreht, und dann haben sie doch die ganze Arena gezeigt, die NXT, auf Kommando, soweit ist es doch schon, auf Kommando NXT gechantet haben, dann haben sie doch die ganze Bude ausgeleuchtet. Ja. Aber nur kurz, ich hätte das bei den Matches auch gut gefunden, wenn es einfach wie früher hinten schön hell geblieben wäre. Ja, das fände ich auch schön. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man diese große Halle nicht genutzt hat, also uns nicht so gezeigt hat. Es war trotzdem geil. Und ich muss auch sagen, bei NXT, es ist jetzt nicht so, dass jedes Match irgendwie, weiß ich nicht, ein 4- oder 5-Sterne-Match ist, noch nicht mal ein 3-Sterne-Match, aber es ist einfach insgesamt immer so eine entspanntere. Absolut. Und man nimmt das gerne alles an. Und ich fand auch das Wort Villains-Match fand ich gut. Ich weiß nicht warum. Ich finde die beiden Tag-Teams scheiße, aber ich fand das Match gut. Ja, mit dem Match konnte ich, obwohl ich fand das Match nicht so gut. Das Match aus meiner Sicht hat davon gelebt, dass die Crowd halt total mitgegangen ist. Das hat deswegen, ja, das Match war gut. Findest du das, dass die jetzt Champions sind? Na, ich habe ein Problem damit, dass du, diese Tag-Team-Division gefällt mir aktuell nicht so gut bei NXT. Ich frage mich aber, wann sie mir richtig gut gefallen hat, weil wenn man so zurückblickt auf die NXT Tag Team Champions, waren das immer eher fragwürdige Teams. Also Ascension, Lucha, Dragons, waren es dann nach, wer waren dann nach den Lucha Dragons, wer waren dann Champions? Waren dann schon die Blake and Murphy Vögel? Die Blake and Murphys haben von Lucha Dragons. Ja, dann haben die, ja. Dann, und davor war es mal Bo Dallas und Seth Rollins, oder? Nee, Bo Dallas und ach, wie heißt der Kommentator? Corey Graves. Die hatten, glaube ich, auch mal einen Titel zusammen, oder? Ja, echt? Ich glaube, also Corey Graves war auf jeden Fall mal Tag-Team-Champion bei NXT, soweit ich mich daran noch erinnern kann. Sei es drum, aber diese Tag-Team-Division, die ist aus meiner Sicht noch ein bisschen ausbaufähig. Also ja, so auf einer Comedy-Ebene funktioniert's gut. Ja, da hast du natürlich das beste Tag-Team aktuell im Wrestling, ne, noch, was du vergessen hast. Welches denn? Jersey Boys? Ach so, ich freue mich mehr auf Gable und Jordan. Ja, echt? Ja, ich mag diesen Gable-Typen. Den finde ich gut. Mit deinem Handtuch immer dabei? Ja, ich mag den. Finde ihn gut. Ja. Wirst du sehen. Da treffen nämlich beide Teams aufeinander in einem 8-Mann-Giganten-Match. Ja, gut, das weiß nicht, ob das so aussagekräftig ist, aber Hallo, Die Jersey Boys mit den Hype Bros. Ja, die, guck mal, die Typen, die machen das doch genau richtig. Aber die möchte ich halt nicht als Tag Team Champions sehen. Und ich möchte auch nicht so hier. Wer macht was genau richtig? Na hier Cassidy und Big Cass und Enzo Amore. Colin Cassidy, darfst du ruhig auch seinen ganzen Namen sagen. Ich weiß nicht, wie der mit ganzen Namen heißt. Heißt der so? Colin Cassidy. Okay. Das funktioniert. Gerade die Biografie für die Jungs. Ah, danke. Das finde ich hervorragend, wie die das machen und das macht auch Spaß, wenn du lieber NXT siehst und dass die Crowd da so mitmacht, das ist einfach ein Goodie, das gefällt mir. Ja. Aber wenn es um den Titel geht, sind mir so Typen wie die Ward Villains oder jetzt eben die Italiener da irgendwie nicht so recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stehe ich dann eher auf sowas wie Gable und, der heißt doch Jordan, oder? Wie heißt der nochmal? Jason Jordan und Clark Jason Gable. Jordan, genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie er heißt. Sowas finde ich da gut. Ich muss sagen, Blake und Murphy haben mit Alexa Bliss bei mir enorm gewonnen. Ja, also die gingen mir zunächst tierisch auf den Sack, Blake und Murphy. Mhm. Aber mit Alexa Bliss möchte ich eigentlich, dass sie für immer Tag Team Champions bleiben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber hat sich ja nun auch langsam beendet, ne, das Thema. Ja, können ja in meiner eigenen Welt leben, oder? Ja, das natürlich. Apollo Crews, wie fandest du das Debüt gegen Ty Dillinger? Super. Ja, ne? Ja, Ty Dillinger ist da genau der Richtige für, um einfach ein solides Match zu wirken und dann auch gut zu sellen. Das fand ich gut gewählt und ich mag den Typen. Ich finde ihn super geil. Ja, Punkt. Ich hätte mir gewünscht, dass er dasselbe Entrance-Theme hat wie vorher in diesen Videos da mit diesem Champion und so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das hat ganz gut zu ihm gepasst. Jetzt hat man ja da so ein bisschen die Musik, glaube ich, geändert. Aber ich glaube, das ist ein Typ, den wir definitiv über kurz oder lang im Main Roster sehen. Unglaubliche Athletik, Kraft und Agilität. Ja, wie findest du seinen Finisher, seinen Standing Moonsault? Nee. Super. Erinnert mich so ein bisschen an mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das liegt jetzt nicht an der Agilität, sondern eher an anderen Körperteilen. Ja. Ist es ein Penis ausgehangen beim Match oder wie? Das ist ja bekannt, dass... Ach, jetzt. Was denn? Nix. Nee, lass ich weg. So. Können sich alle selber von einem Bild machen. Demnächst auf Periscope. Demnächst bei Periscope. Genau. Aber der Typ ist auch bitter nötig, oder? Jetzt, wo Clive Owens oder wie der heißt, weggeht... Und Samoa Joe so ein bisschen in der Versenkung verschmuggelt, habe ich das Gefühl. Der zündet bei mir nicht mehr ganz so richtig gegen Baron Corbin. Das Match war mir völlig schnurzpiepiger. Das war für mich der Letdown des Events. Also ich hatte keinen richtigen Letdown, sage ich gleich dazu. Aber Samoa Joe, ja, wenn mir jemand gesagt hätte, dass sein erster Pay-Per-View oder Special-Auftritt bei NXT gegen Baron Corbin ist, hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt. Ja. Aber... doch, ich glaube, mit Samoa Joe kann man noch ganz gut was machen. Wie es aussieht, bildet er jetzt ja mit Finn Balor da ein Tag-Team für diese Dusty Rhodes-Tag-Team-Geschichte. Das könnte ganz gut werden. Vielleicht gibt's da auch noch einen Turn von Samoa Joe dann gegen Finn Balor. Genau, so wird's wahrscheinlich kommen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also da die erste Runde von diesem Turnier ist durch, ne? Da gibt's die Ergebnisse schon. Ja, habe ich aber nicht gelesen, weil die mich nicht angucken. Ich auch nicht. Ja, also von daher, klar, es macht schon Sinn, dass du jetzt wieder so ein neues Gesicht dabei hast. Aber vor allem ist es halt wichtig gewesen, dass das nicht wieder so ein, ach, wie heißt denn der Idiot mit diesen roten Haaren? Der Fette mit diesem Strampelanzug. Ach, die dumme Scheiße. Ja, wie hieß denn der nochmal? Wie hieß er denn nochmal? Solomon Crowe. Also weißt du, wenn du dann so einen Typ hast, da hieß es ja im Vorfeld, oh ja, der ist super, das könnte einer werden. Und dann siehst du den und dann dachte ich mir so, okay. Ja. Also so ist es ja jetzt nicht. Und das ist schon mal gut. also das ist jetzt wirklich nicht das, was ich erwartet hätte. Wie fandest du Jushin Sunder Liga gegen Tila Breze? Ja, es war halt so ein Match für die Fans. Ja. Ich bin kein großer Jushin Sunder Liga Fan, sage ich dir ganz ehrlich. Schon damals auch nicht bei WCW hat mich... Wollte ich gerade sagen, Jushin Sunder Liga war doch bei der WCW damals, ja, ne? Ja, genau, aber das hat nie interessiert. Ich finde es ein bisschen schade, dass Tyler Breeze alle Special Matches verliert zuletzt. Er verliert alle, ja. Hat einen Run. Im Prinzip ähnlich wie der Undertaker bei WrestleMania, nur andersrum. Ja, aber vielleicht hält seine Streak länger. Mal gucken. Oder vielleicht kommt dann auch Brock Lesnar und da gewinnt dann Tyler Breeze. Ja, der Breakstreet-Knacker. Und dann wird er zum Paul Heyman geil. Super Story gesponnen. Ah, oh, Mensch, wir sind ja so clever. Nee, also ja, hatten die nicht vom Hocker gerissen. Pff, kannst du halt machen. War ein schöner Moment, glaube ich, für die Fans. Ja. Wie hat denn dir das Leitermatch gefallen zum Schluss? Weil ich fand's gut, aber ich weiß, dass, oder mir ist schon klar, warum viele das Match nicht so gut fanden, weil halt eben das Frauenmatch so unglaublich gut war, dass sie danach nur abkacken konnten. Und ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, also dass Owens da jetzt nicht die allersicksten Moves und Stürze präsentieren durfte, weil er halt einen Abend später wieder, was auch wieder ein hartes Match werden musste, gegen Cesaro worken muss. Also ja. Das hatte ich immer so im Hinterkopf, dass Owens da nicht voll All-In gehen wird. Und das Finish mit dem Coup de Grâce da von der Leiter, das musst du wahrscheinlich so bringen. Und es gab jetzt keinen Spot, auch nicht den, wo die Leiter da so zwischen Post und der anderen Leiter so aufgebaut war. Das gab keinen Spot, der denkwürdig war. Weißt du? Es gab noch einen geilen Moment, als Kevin Owens die Rampe runtergerannt kam und die Leiter so an Finn Balors Hals gelehnt war und alle dachten, er kickt jetzt gegen den Hals und dann knallt er ihm nur eine. Die Young Bucks machen so einen ähnlichen Move immer. Ja, das war super. Das war cool gemacht. Ich glaube aber auch, dass du da recht haben könntest mit der Vermutung, dass man Kevin Owens da auch nicht allzu viel in Risiken aussetzen wollte. Ja. Ich erinnere mich an ein TLC-Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn, damals noch bei Ring of Honor. Ja. Und wenn man gesehen hat, was der da gezeigt hat, dagegen war das jetzt hier mehr so ein Aufwärmen, muss man ganz ehrlich sagen. War das wirklich das erste Ladder-Match von Prince David? Prince Dyler? In seiner Karriere? So haben wurden das gesagt. Echt? Also ich weiß es nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Geht mir auch nicht. Das ist ja schon so lange da wurde dabei. Da haben die drei da gequatscht. Ja, Mensch, hier der Owens, der hat noch und nöcher Ladder-Matches geworkt in seiner Karriere und für Finn Balor ist es das erste Mal. Ja, vielleicht ist es auch so. Ich meine, ja, kann doch sein. Halt, hallo, bitte die Türe schließen oder wenigstens ja ranmachen. Vorsicht wegen der Türklinke. Tschüssi. Ja. Ist ja auch ein reiner Edelmann, ne, der Finn Balor. Er ist ein unfassbarer Edelmann. Wie fandst du den Entrance mit den verschiedenen... Also ich muss immer wieder sagen, dieser Entrance ist phänomenal. Ich sag's schon vorweg. Ich habe mich da auch richtig drauf gefreut, dass dann die 16.000 da diese Handgeste machen, weißt du, wenn das Licht angeht. Das ist einfach super. Das ist toll. Auf das freue ich mich auch, wenn es das dann irgendwann in der... oder in den Hauptshows geben wird. Bist du dir sicher, dass du das dreimal die Woche sehen willst? Nee, das auf keinen Fall. Das soll weiterhin so ein Spezial bleiben, einfach bei Pay-Per-Views. Da verkleidet er sich und da zieht man das dann richtig durch. Und ansonsten soll der bitte so rauskommen wie bei NXT. Aber wie meinst du das denn, wie der, wenn er jetzt nächsten Montag debütiert und dann eine Woche darauf ein Match gegen Cesaro hat, wie kommt er denn dann zum Ring? Auch so, nur nicht mit so Zippel am Arm. Genau, der macht's ja jetzt bei NXT auch so. Das Problem ist halt bei Finn Balor. Aber bei NXT macht das nur einmal die Woche, wenn überhaupt. Absolut, das ist ein Riesenproblem, gar keine Frage. Aber ich vermute, dass Finn Balor in einer ähnlichen Position verenden, möchte ich schon fast sagen, könnte, wie Neville. Weißt du, man weiß halt, ja, guter Mann und so, aber er ist halt einfach nur so, wie aber soll man sagen? Einfach so, ein großer Fan von ihm sein. Ja, das Problem ist halt, dass Finn Balor ein Riesen Nachteil halt, was Promos angeht. Die sind halt so lame bei ihm. Hast du ja auch gemerkt bei NXT letzte Woche. Hab ich doch schon ewig gesagt, dass der lame Promos hat. Ja, es funktioniert in so einer Interview-Umgebung. Ja. Weißt du, wenn es halt einfach ein bisschen ruhiger ist und man sich ganz normal unterhält, dann funktioniert das. Aber also so richtig, also mir ist es auch davor schon aufgefallen, aber habe ich mir gedacht, naja, man kann ja auch ein bisschen was dazulernen. Aber er hat einfach so eine reservierte Art. Mhm. Du nimmst ihm das nicht ab, dass er jetzt da bei voller NXT, Wut ist. Die Go-Home-Show für Brooklyn. Ja, genau. Da fand ich, ist mir das so richtig nochmal aufgefallen. Okay, das ist ein Riesenproblem, das er hat. Und ich glaube, dass das dann für die Hauptshows schwierig wird, wenn du da nicht mit so Leuten wie Kevin Owens und so weiter mithalten kannst. Also der ultimative Paul Heyman-Guy oder was? Ich glaube, früher ja. Aber mittlerweile wollen die, dass du... Also dieses, ich gebe dir einen Manager an die Hand, damit du nicht mehr sprichst, hat eigentlich nicht zum Erfolg geführt in den letzten Jahren. Bei keinem. Ja. Wenn du mal so drüber nachdenkst. Selbst bei Brock Lesnar, wenn er da mal was sagt, ist das immer geil. Weißt du, also wenn du dann so ein Sit-Down-Interview hast mit Brock Lesnar, haut der halt so Dinger raus. Ja, das ist, bin ich wieder froh, dass das dabei war. Es gibt einfach keine Ausgabe, wo Chris keine Luft aus Speiseröhren bläst. Wir können uns so glücklich schätzen, Chris. So. Also selbst da funktioniert es ja dann mit Brock Lesnar, dass er theoretisch auch alleine agieren könnte. Ich glaube, das könnte ein Nachteil für ihn sein, dass er da nicht so richtig abliefern kann. Aber ja, das ist ein riesengroßer Nachteil. Das habe ich doch aber schon vor Monaten gesagt. Dass, du hast es vorhergesehen, absolut. Finn Balor niemals ein riesen Nimmerchen wird. Das will ich noch nicht mal ausschließen, aber er hat auf jeden Fall nicht die besten Karten, weil ihm ja bei den Promos so einiges abgeht. Gibt es denn außer Brock Lesnar einen großen Megastar, der wirklich so ein schlechtes Micwork hatte wie Finn Balor? Naja, so ein schlechtes will ich jetzt auch nicht sagen. Gibt schon noch Leute, die haben ein deutlich schlechteres. Aber die Megastars geworden sind, wer denn? Randy Orton hat auch kein gutes Micwork. Geht's aber los, muss der hat doch ein gutes Micwork. Naja, er ist kein besseres als Finn Balor. Ja, richtig. Aber nicht, jetzt erinnere dich mal zu Beginn, als er da bei Evolution und so rumgehüppelt ist. Ja? Mhm. Also da hat er sich schon nochmal entwickelt, würde ich sagen. Ja. Deswegen ist, ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt für ihn, dass er sich weiterentwickelt, aber man hat heutzutage nicht mehr die Zeit. Also es muss ja immer alles sofort klicken. Ja, ja, genau. Und wenn es sofort klickt, wird es auch gleich wieder so ausgeschlachtet, dass alle nach 2 Monaten keinen Bock haben. Also du kannst nur verlieren im Endeffekt, wenn du nicht schon jetzt ein etablierter Star bist. Da bin ich wieder bei meinem Run von vorhin. Überleg mal, welche Stars sich in den letzten 2-3 Jahren wirklich so entwickelt haben, dass man sagen kann, ja, ist ein Star geworden. Seth Rollins, okay, aber ich habe das Gefühl, also ich würde mich nicht wundern, wenn Seth Rollins in 2 Jahren um Intercontinental-Titel, weiß ich nicht, gegen Luke Harper antritt. Würde mich nicht wundern. Ja, richtig, aber das ist richtig, aber ich glaube, momentan ist das, stehen die Zeichen ganz klar auf Superstar für die nächsten Jahre auch. Gebe ich dir recht. Der WWE bleibt ja auch gar nichts mehr anderes übrig, als mal langsam auf ein Pferd zu setzen. Oder mal irgendwelche alten Leute immer wieder auszugraben. Ja. Das ist offensichtlich die Strategie, die sie jetzt erstmal einschlagen. Ja. Auch jetzt mit den Dudley Boys. Obwohl ich mich natürlich auch über die Dudley Boys gefreut habe. Ist alles gut und schön. Also das, ich habe kein Problem damit. Auch man kann sich das hervorragend vorstellen, wie die gegen The New Day jetzt eine Fehde starten. Ja. Aber weißt du, was ich übrigens wichtig finde bei dieser ganzen Federei und so? Ich finde das wichtig, dass der Tag Team Titel häufiger wechselt. Also gerade jetzt, als die Primetime-Players den Titel wieder verloren. Weil es dann so umkämpft wirkt. Richtig, damit, ich dachte immer so, oder man denkt ja immer so, wenn ein Titel häufig wechselt, das schadet dem Titel. Das ist bedingt richtig. Wenn der Titel halt, weiß ich nicht, von John Cena zu Seth Rollins, zu Roman Reigns, zu Bray Wyatt, zu John Cena, zu Roman Reigns und so weiter wechselt, das ist nicht gut. Aber wenn das immer so zwischen 2 Teams, weil wir jetzt halt bei Tag Team sind, zwischen 2 Teams hin und her geht, ja, und das von mir aus über ein halbes Jahr hinweggezogen wird, das und immer gute Matches, das muss natürlich dazu sagen, das müssen die Matches. Ja, natürlich. Und da muss ich ja ganz klar sagen, da habe ich auch überhaupt gar keine Angst vor, dass die WWE auch im Main Roster in der Lage ist, phänomenale Matches so abzuliefern. Seth Rollins gegen John Cena war eines für mich der besten Matches dieses Jahres. Aber das lag für mich zu 70% an Seth Rollins. Den fand ich phänomenal in diesem Match. Unglaublich. Ich liebe das auch, wenn er diesen Superplex macht und dann so sich nochmal hochkurbelt und dann nochmal einen Suplex machen, den Brainbuster macht, ne? Ach, ich kenne die ganzen Moves nicht, der Hüppler. Das ist der Hüppler 1 bis 32, der der Move-Z hat. Aber weißt du, welchen ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Wo er da vom Top-Rope den Suplex macht und dann nur einmal sich aufrollt und dann nochmal einen Suplex macht. Aber es fängt für mich schon an, als er da reinkam in seinem weißen Gewand. Ah, super. Er hat einfach auch dann die Mimik. Ja. Ja, das sind so Momente, die sind so rar gesät in der heutigen Zeit. Und manchmal, ich weiß nicht, ob es dir dann auch so geht, aber manchmal sitze ich dann so da und ich will diese Momente eigentlich festhalten. Sogar, das ist ja kein großer Moment, dass Seth Rollins das Weißes anhat und dann mit diesem schmierigen Lachen da reinkommt. Aber das sind diese ganz spärlich gesäten Momente, auf die ich mich wirklich freue, wenn sowas mal passiert. Und gleichzeitig erlebe ich dann halt, wie gesagt, sowas wie vorhin, dass du so ein Booking da an den Tag legst. Aber das haben wir alles gar nicht gesprochen. Wir haben jetzt viel über Sachen gesprochen, die uns eigentlich gefallen haben. Aber weißt du, dass eigentlich 3/4 der Card völlig sinnlos sind und überhaupt keine Auswirkungen für die Zukunft haben. Ja, Cesaro Owens hat ja noch ein Fünkchen History, als es da noch um die United States Challenge da ging mit Cena. Ja, ein bisschen, aber es wurde auch nicht richtig aufgegriffen. Vielmehr, wo es mir wirklich wieder so richtig auf den Sack ging, war das jetzt mit Randy Orton, der so ein bisschen Momentum entwickelt hat mit seinem Titelmatch dann gegen Seth Rollins und so. Ja, also das Match gegen Sheamus hat ja auch Sinn gemacht. Ja. Dann verliert er dieses Match. Da denkst du dir zuerst, okay, sie wollen Sheamus ein bisschen mehr pushen, weil der den Koffer hat. Dann verliert er bei Raw, Dann verliert er aber bei Raw und dann denkst du so, okay, was hat das jetzt gebracht? Du hast Randy Orton abgekühlt und dasselbe auch noch mit Sheamus geschafft. Innerhalb von einem Tag, super. Und für mich hat das momentan auch irgendwie das Gefühl, dass der SummerSlam oder was auch immer, Battlefield oder sowas, dann als Show, als solches funktionieren soll. Da ist es egal, was vorher und nachher passiert ist, da wird dann das abgeliefert. Die planen keinen Tag im Voraus. Das siehst du doch da. Guck mal, jetzt du guckst seit Jahrzehnten, muss man leider sagen, Chris, kommst du nicht drum rum, auch wenn du noch unter 30 bist, Wrestling. Ja. Bei mir ist das genauso. Ja. Und mal ganz ehrlich, wenn ich möchte nicht behaupten, dass wir irgendwie gut booken könnten oder sonst irgendwas. Ja, das ist alles Blödsinn. Aber wenn ich jetzt im Voraus planen würde, ja, und mir so denke, okay, nach dem SummerSlam möchte ich Sting als Titelherausforderer etablieren. Würdest du ihn dann bei WrestleMania gegen Triple H verlieren lassen und ihn möglich schlecht aussehen lassen? Ein schwieriges Beispiel, denn Sting ist natürlich schon für mich. Du magst ihn denn überhaupt nicht, ne? Nö. Ist natürlich schon eine Figur, die outshining ist, so ein bisschen. Also finde ich immer noch. Also natürlich kannst du den da platzieren. Auch wenn er bei WrestleMania gegen Triple H verloren hat, kannst du eine Figur wie Sting da jetzt so präsentieren, aber um gegen den Championship zu fäden. Einen anderen Worker, der im Roster fest ist, da geht das natürlich nicht. Ja, aber selbst da hast es ja ab und zu. Aber trotzdem, auch bei Sting, da geben die sich die Hände, Triple H und er, nach ihrem WrestleMania-Match und so. Und eigentlich ist alles besiegelt. Ja. Jetzt kommt der da wieder mit seiner Niederlage. Und das ist das, was mich so ankotzt. Es ist doch nicht so, mal ganz ehrlich, hättest du jetzt gesagt, oh Gott, wie können sie das nur machen, wenn Sting da gewonnen hätte? Hätte doch keiner ein Problem damit gehabt. Ja, bin ich sogar von ausgegangen. Also, und für die Company würde es also aus heutiger Sicht viel mehr Sinn machen, wenn Sting dieses Match gewonnen hätte. Natürlich. Und was ich damit nur sagen möchte, was ich damit noch einwerfen möchte, ist, dass zu WrestleMania-Zeiten noch überhaupt zu keinem Jota absehbar war, dass es mal im August 2015 dazu kommen könnte, dass Seth Rollins gegen Sting ein Titelmatch hat. Sollte es aber. Aus meiner Sicht sollten die Zyklen bei der WWE, also so würde ich das machen, wenn ich da sagen hätte. Ich würde immer von SummerSlam zu WrestleMania planen und von WrestleMania zu SummerSlam. Zwei Zyklen. Also, ich möchte praktisch als Chef des ganzen Ladens eigentlich jetzt wissen, was meine geplanten Hauptmatches für WrestleMania sind, wie die Fäden gestrickt werden sollen und wie ich die jetzt über die nächsten Monate aufbauen will. Richtig. Weil das sind die zwei wichtigen Shows, SummerSlam und WrestleMania. Und die anderen Shows, die ja sowieso nur verramscht werden auf dem Network und für die WWE offensichtlich keinerlei Bedeutung mehr haben, wir scheißen auf Tradition und Prestige, die sollte man dann wenigstens dazu nutzen, um etwas aufzubauen. Ja, also gerade wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, ich möchte bei WrestleMania ein Intercontinental-Titelmatch, das mal wieder eine Bedeutung hat, dann musst du halt jetzt damit beginnen, diesen Titel oder die im Raum stehenden Kontrahenten aufzubauen, um bei WrestleMania dann wirklich den Fans glaubhafte Contender bieten zu können. Und das funktioniert nicht immer nur damit, wie sie es mit Roman Reigns gemacht haben, mit diesem uns aufs Auge drücken, sondern man kann das auch immer so ein bisschen anschieben und sich dennoch Zeit lassen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt bei Raw gedacht, wie geil wäre das, wenn man zwischen Stephanie McMahon und Seth Rollins irgendwie so eine, weißt du, so ein Techtelmechtel über ganz lange Zeit aufbauen würde. Dass sie freut sich ja immer schon, wenn er reinkommt, macht Santa auch. Sah ja unglaublich toll aus bei Raw, oder? Ja, sah schnieker aus, muss man sagen. Aber dass es dann so kleine Momente gibt, weißt du, dass die sich so umdrehen beide und auf einmal so Köpfe nah beieinander, so, oh, und weißt du, das ist über Wochen. Dass Rollins mal den Kopf zwischen den Titten hat und so. Okay. Ja, genau, das ist dann vielleicht beim Main Event, bei WrestleMania dann der Fall. Aber du weißt ja, was ich hinaus will, dass man das nach und nach aufbaut und bei WrestleMania, weiß ich nicht, irgendwie gibt's das Match zwischen Triple H und Seth Rollins und dann kommt dieser Payoff von Stephanie McMahon. Das sind alles immer so, du musst ja nicht jetzt anfangen, die WrestleMania-Story zu planen, aber man kann immer so kleine Sachen jetzt schon mit reinbringen. Mhm. Und wir als Fans sitzen dann bei WrestleMania 32 vor dem Fernseher und sagen, holy shit, stimmt. Weißt du, also das fehlt total bei der WWE. Mhm. Und das fällt dann natürlich auch wieder auf, wenn du sowas hast wie jetzt mit Sting. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Was wird der jetzt hier? Der hat bei WrestleMania verloren, hat danach Triple H die Hand geschüttelt und sich bedankt dafür, dass er hier zum Hampelmann gemacht wurde. Da habe ich mir gedacht, fuck you. Hunter. Fuck you, Hunter. Ja, wie fandest du die Statue? Die sah, also der United States City, der sah doch völlig bescheuert aus, oder warum war denn da nichts drauf? Es sah alles total bescheuert. Die ganze Statue sah aus wie aus, kennst du diese Schokoladenbäume? So sah das aus irgendwie. So, wie, ob sie das, weiß ich auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie heißen denn die Dinger da nochmal? Schokoladenbrunnen, genau. Als ob sie so eine Mattel-Figur unter einen Schokoladenbrunnen gestellt haben. So sah das aus. Naja, das wisst ihr. Und wie fandest du das Black Sheep? Ja, aber okay, der Typ sei nicht der oder soll wohl nicht der allergrößte Wrestler vor dem Herrn sein. Aha. Ich bin gespannt, wo sie jetzt da mit hingehen, sage ich jetzt mal. Ich fand ihn jetzt schon relativ beeindruckend. Es scheint ein großes Kerlchen zu sein, ne? Ja, das war schon beeindruckend, aber er sieht auch ein bisschen lustig aus mit seiner dicken Nase, muss ich sagen. Ja. Ja. Aber mal gucken, ja, es ist wahr. Weißt du, was mein erster Gedanke war, wer das ist? Hansen oder wie der heißt? Nee, wer dann? Nee, keiner von den Hansen. Ach, ich weiß wer. Ja, hat nur der Handschuh gefehlt. Ach so. Oder? Okay, das ist. Ja, okay, also Chris. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Würde ich auch was meinen, ja? Bis dann. Einen wunderschönen.